Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Verloc verlässt um 10:30 vormittags sein Haus und begibt sich auf den Weg ins West End. Diese Stunde ist ungewöhnlich früh für ihn. Wenn Mr. Verloc morgens ausging, ließ er seinen Laden in der Obhut seines Schwagers. Er kümmerte sich ohnehin nur wenig um sein angebliches Geschäft. Seine Erscheinung ist die eines wohlhabenden Handwerksmeisters. Überhaupt wird sein Verlangen nach gutbürgerlicher Achtbarkeit nur von seiner Abneigung gegen jede Art ehrlicher Arbeit übertroffen. Den Mantel trägt er aufgeknöpft, die Stiefel glänzen und sein Haar ist glatt gebürstet. Wohl als Zeichen des Respekts, denn er hatte mit einer Gesandtschaft zu tun. Überdies ist etwas Unbeschreibliches an Verloc. Etwas, das Betreibern von Spielhöllen, Privatdetektiven, Schnapsverkäufern oder Erfindern von Allheilmitteln anhaftet. Leuten, die von den Lastern, Torheiten oder Ängsten der Menschheit leben. Er schlendert weiter Richtung Westen. Seine Blicke schweifen umher. Alle diese Menschen galt es zu beschützen. Schutz ist die erste Bedingung von Wohlstand und Eleganz. Sie mussten beschützt werden. Und die Quelle ihres Reichtums musste beschützt werden. Im Herzen der Stadt und im Herzen des Landes. Ehe er Knightsbridge erreicht, biegt er links ab. Am Chesham Square geht er auf die Nummer 10 zu. Es war so früh am Tag, dass der Portier der Gesandtschaft bei seinem hastigen Hervortreten aus der Pförtnerloge noch dabei war, in den linken Ärmel seines Livreerocks zu schlüpfen. Verloc hält dem Portier einen Umschlag entgegen. Der Geheimagent. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Von Joseph Conrad. Bearbeitung Steffen Moratz. Regie Martin Zöker. Erster Teil. Geheimrat Wurmt scheint von Verlocs Anblick überrascht. Ich habe einige Ihrer Berichte. Wurmt, Chancelier d'Ambassade, ist ein verdienter Beamter. Ein nützlich, arbeitsames, wenn auch unauffälliges Mitglied der Gesandtschaft. Wir sind nicht sehr zufrieden mit der Haltung der Polizei hier. Gestatten Sie mir zu bemerken, dass ich keine Mittel der Einflussnahme auf die Polizei hier habe. Erwünscht wäre irgendein ganz bestimmtes Vorkommnis, das geeignet ist, deren Wachsamkeit anzuspornen. Das wäre doch Ihre Sache, nicht wahr? Sicher. Geheimrat Wurm blickt starr auf die vor ihm liegenden Schriften, dem Anschein nach in einem Zustand äußerster geistiger Erschöpfung. Die allgemeine Milde der Gerichtsverfahren, das völlige Fehlen jeglicher repressiver Maßnahmen, sind ein Skandal für ganz Europa. Meine Berichte der letzten 12 Monate belegen das hinreichend. Verloc sieht seine Lebensaufgabe im Schutz des gesellschaftlichen Mechanismus, nicht in dessen Perfektionierung oder gar in dessen Kritik. Verlangt wird im Augenblick nichts Geschriebenes. Verlangt wird vielmehr die Aufdeckung eines deutlichen, signifikanten Faktums. Ich möchte beinahe sagen, eines alarmierenden Faktums. Sie sind recht korpulent. Was? Was meinen Sie? Ich denke, Sie sprechen am besten mit Mr. Wladimir. Mr. Wladimir, der erste Gesandtschaftssekretär, hat in den Salons einen guten Ruf als angenehmer Unterhalter. Oh, ele grâce, et bête. Sie haben ganz recht, Monsieur. Er ist ein Liebling der Gesellschaft und wird wegen seiner heiteren Weltläufigkeit in den besten Kreisen geschätzt. Sein Witz besteht darin, komische Verbindungen zwischen disparaten Ideen herzustellen. Ich nehme doch an, Sie verstehen Französisch? Ja. Yeah. Sehr schön. Verloc hält krampfhaft Stock und Hut fest. Wie lange stehen Sie bei der Gesandtschaft hier in Dienst? Seit der Amtszeit des verstorbenen Barons Stott-Wartenheim. Ah. Seit damals, puh. erklären Sie mir, weshalb Sie so auseinandergegangen sind. Sie werden ja nicht einmal physisch mehr Ihrer Profession gerecht. Ich meine, Sie, ein Mann aus dem hungernden Proletariat, nie im Leben. Sie, ein rasender Sozialist oder Anarchist, was sind Sie eigentlich? Anarchist. Quatsch. Selbst den alten Wurmt machen Sie stutzig. Kein Idioten würden Sie hinters Licht führen. Seine Tätigkeit, so hat Verlocke seine Frau Winnie einmal mitgeteilt, sei in gewisser Weise mit Politik verquickt. Und sie werde seinen politischen Freunden mit großer Liebenswürdigkeit zu begegnen haben. Ich will Ihnen sagen, was es meiner Meinung nach mit Ihnen auf sich hat. Sie sind ein fauler Bursche. Wie lange beziehen Sie schon Geld von unserer Gesandtschaft? 11 Jahre. In der vertraulichen Korrespondenz des verstorbenen Botschafters Stott Wartenheim wurde Verloc nur durch das Symbol Alpha geführt. Seine Warnungen bewirkten oft Abänderungen im Programm königlicher Reisen. Zu Baron Stott Wartenheims Zeiten führten in dieser Gesellschaft eine Menge Schwachköpfe das Regiment. Sie bewirkten, dass Leute wie Sie eine falsche Vorstellung vom Sinn eines Geheimdienstfonds bekamen. Es obliegt mir, diesen irrigen Begriff zu korrigieren. Vox et... Latein haben Sie nie gelernt, oder? Nein. Das werden Sie auch nicht von mir erwartet haben. Ich gehöre zur Masse. Wer kann schon Latein? Ein paar hundert Schwachköpfe, die nicht fähig sind, für sich selbst zu sorgen. Sie wagen es, unverschämt zu werden. Nun, ich werde Ihnen reinen Wein einschenken. Wir brauchen Tatsachen, schlagende Tatsachen. Der eigentliche Beruf eines Agent-Provokateur ist, zu provozieren. Soweit ich aus Ihrem Bericht ersehe, haben Sie in den letzten 3 Jahren nichts getan für das Geld, das Sie eingestrichen haben. Nichts getan? Ich habe mehrmals verhütet, was sehr wohl Wir brauchen keine Verhütung, wir brauchen Heilung. Sie wissen bestimmt von der internationalen Konferenz, die in Mailand zusammengetreten ist. Ich habe durchaus die Gewohnheit, die Tageszeitung zu lesen. Solange sie nicht lateinisch geschrieben ist, nehme ich an. Oder chinesisch. Manche Ergüsse ihrer revolutionären Freunde sind in einem Scharabia geschrieben, das durchaus so unverständlich ist wie Chinesisch. Was sollen all diese mit Z.P. betitelten Blättchen, mit Hammer, Feder und Fackel als Kopf? Was heißt Z.P.? Die Zukunft des Proletariats. Das ist ein Verein, nicht unbedingt anarchistisch, aber aufgeschlossen für alle Schattierungen revolutionärer Gesinnung. Sind Sie Mitglied? Einer der Vizepräsidenten. Dann sollten Sie sich schämen. Ist Ihr Verein noch zu irgendetwas anderem fähig als zum Drucken dieses prophetischen Gewäschs? Hä? Warum tun Sie nichts? Sehen Sie, ich habe diese Dinge jetzt in der Hand. Und ich sage Ihnen unverhohlen, dass Sie sich von nun an Ihr Geld auch wirklich verdienen müssen. Ohne Leistung kein Geld. Der Lock scheint verdutzt und alarmiert. In der Stille vernahm Mr. Verloc das Summen einer Fliege, die gegen eine Fensterscheibe stieß. Das unnötig rastlose Gehabe des winzigen, energiegeladenen Organismus berührte diesen beleibten, in seiner Trägheit bedrohten Mann aufs Unangenehmste. Erlauben Sie mir zu bemerken, dass ich hierher kam, weil ich durch einen dringlichen Brief dazu aufgefordert worden bin. Es ist nicht sehr klug, mich hierher zu bestellen. Ich könnte leicht gesehen werden, und das wäre kein Spaß für mich. Es würde meiner Nützlichkeit Abbruch tun. Das ist Ihre Sache. Wenn Sie aufhören, nützlich zu sein, hören Sie auch auf, angestellt zu sein. Ja, unverzüglich, ohne Federlesen. Sie werden geschasst. Uns steht der Sinn danach, dieser Konferenz in Mailand ein Tonikum zu verabreichen. Die Beratungen über internationale Aktionen zur Unterdrückung politischer Verbrechen scheinen nirgendwo hinzuführen. England zaudert. Dieses Land ist absurd in seiner sentimentalen Achtung vor der persönlichen Freiheit. Not täte gerade jetzt, dass ihm ein ordentlicher Schreck in die Glieder fährt. Ich habe Sie herbestellt, um Ihnen meine Idee zu entwickeln. Mr. Wladimir entwickelte seine Idee sehr von oben herab, verächtlich, geringschätzig. und legte dabei ein solches Maß an Ahnungslosigkeit über die eigentlichen Ziele, Gedanken und Methoden des revolutionären Milieus an den Tag, dass es Mr. Verloc mit tiefer Bestürzung erfüllte. Eine Reihe von Gewalttaten, die hier in diesem Land ausgeführt werden müssten. Diese Gewalttaten müssten gar nicht besonders blutrünstig sein, aber sie sollten hinreichend alarmierend sein. Wirkungsvoll eben. Sie könnten sich gegen ein Gebäude richten, beispielsweise. Was ist der Fetisch unserer Tage, dem die Bourgeoisie huldigt? Nun, was, Mr. Verloc? Verloc zeigt die Handflächen und zuckt nur leicht die Achseln. Sie sind zu faul, um zu denken. Achten Sie auf das, was ich sage. Wenn jetzt ein Bombenanschlag irgendeine Wirkung auf die öffentliche Meinung haben soll, muss er den Vorsatz der Rache oder des Terrors hinter sich lassen. Er muss rein destruktiv sein. Destruktiv. Nur das, ohne den leisesten Verdacht eines weiteren Beweggrundes aufkommen zu lassen. Ihr Anarchisten solltet deutlich zu verstehen geben, dass ihr entschlossen seid, das gesamte soziale Gefüge in Bausch und Bogen fortzufegen. Nun, was ist der hochheilige Fetisch unserer Zeit? Verloc räuspert sich und schweigt. Wissenschaft. Da Bomben ihr Ausdrucksmittel sind, wäre es am wirkungsvollsten, sie würfen eine Bombe mitten in die reine Mathematik. Aber das geht nun einmal nicht. Wie wäre es, wenn Sie es mit der Astronomie versuchten? Verlocs Unbeweglichkeit ähnelt einem Zustand anhaltender Ohnmacht durch Erschöpfung. Unterbrochen nur durch leichte, krampfhafte Zuckungen, wie man sie bei einem Haushund beobachten kann, der vor dem Kamin seine Albträume durchlebt. Astronomie. Nichts könnte geeigneter sein. Die ganze zivilisierte Welt hat schon von Greenwich gehört. Sogar die Schuhputzer unten in Charing Cross Station wissen etwas über Greenwich. Verstehen Sie? Das Antlitz Mr. Vladimirs strahlt vor zynischer Selbstgefälligkeit. Wenn der Nullmeridian in die Luft fliegt, muss das ein Geheul des Abscheus auslösen. Ein schwieriges Unternehmen. Was soll das heißen? Sie haben doch die ganze Bande in der Hand. Die allerbesten Leute. Da ist der alte Terrorist Jund und Michaelis. Der Apostel auf Bewährung. Es wird Geld kosten. Sie bekommen Ihren Lohn pro Monat und keinen Schilling mehr, bis etwas geschieht. Was ist Ihre vorgebliche Beschäftigung? Wovon leben Sie dem Anschein nach? Ich habe einen Laden. Einen Laden? Was für einen Laden? Schreibwaren, Zeitungen. Meine Frau. Ihre was? Meine Frau. Ich bin verheiratet. Zum Teufel mit Ihren Geschichten! Verheiratet? Sie, ein erklärter Anarchist. Was soll der Unfug? Ein Sprengstoffanschlag muss bewerkstelligt werden. Ich gebe Ihnen eine Frist von einem Monat. Andernfalls ist Ihre Verbindung mit uns beendigt. Sie können jetzt gehen. Mr. Vladimir setzt sich. Die dünnen Lippen seines Mundes zucken belustigt. Im Spiegel beobachtet er, wie Verloc sich schwerfällig aus dem Zimmer zurückzieht. Der Portier, der am Tor steht, ignoriert sein Fortgehen vollkommen. Und Mr. Verloc schritt den Weg seiner morgendlichen Pilgerschaft wie im Traum zurück. Einem zornigen Traum. Verlocs Laden ist ein kleines, kaum kastengroßes Lokal in einem rußverschmierten Backsteinhaus. Die Schaufensterauslage enthält Fotografien von mehr oder weniger unbekleideten Tänzerinnen, seltsame, eingepackte Schächtelchen, einige Bücher und Zeitschriften mit Titeln, die Ungehöriges ahnen lassen. Hier betätigt sich Verloc als Verkäufer fragwürdiger Waren und geht seinem Beruf als Beschützer der Gesellschaft nach. Die Ladentür ist der einzige Eingang in dem Haus. Tagsüber bleibt sie meist verschlossen. Abends steht sie diskret, aber verdächtig angelehnt. Die Abendbesucher, Männer mit hochgeschlagenen Kragen und tief in die Stirn gedrückten Hüten, nicken Mrs. Verloc vertraulich zu und heben mit leisem Gruß die Klappe am Ende des Ladentisches, um in die Hinterstube zu gelangen. Alles Idealisieren macht das Leben ärmer. Es verschönen heißt, ihm seinen Charakter des Komplexen heißt, nehmen. Es zerstört. Geschichte wird von Menschen gemacht. Aber sie machen sie nicht in ihren Köpfen. Die Ideen, die aus ihrem Bewusstsein geboren werden, spielen eine unbedeutende Rolle im Gang der Ereignisse. Geschichte wird beherrscht und bestimmt von Werkzeug und Produktion. Von der Macht ökonomischer Verhältnisse. Michaelis spricht mit keuchender Stimme wie mit sich selbst. Gleichgültig gegen die Sympathie oder Feindseligkeit seiner Zuhörer. Aus Gewohnheit daran, in seiner Zelle laut zu denken. Ja, ich hatte Zeit, über diese Dinge ein wenig nach. Die Gesellschaft hat mir Zeit genug für Betrachtungen eingeräumt. Er ist aus dem Gefängnis rund wie ein Fass entlassen worden. Seitdem schreibt er an seiner Autobiografie eines Gefangenen. Seine Gönnerin, eine der einflussreichsten Damen der Stadt, hat ihm dafür ein Landhaus überlassen, dessen Abgeschiedenheit seinen Eingebungen förderlich ist. Auf der anderen Seite vor dem Kaminfeuer sitzt Karl Jund. Sein zahnloser Mund ist zu einer finsteren Grimasse verzogen. Der Terrorist, wie er sich selber nennt. Ich habe immer von einer Schar Männer geträumt, die unerschütterlicher wären in ihrem Entschluss, alle Skrupel bei der Wahl ihrer Mittel von sich zu weisen. Männer, die stark genug wären, sich offen den Namen von Zerstörern zu geben, frei von jenem Anhauch resignierter Schwarzseherei, der die Welt verkommen lässt. In seinen erloschenen Augen liegt ein ungewöhnlicher Ausdruck tückischer Bosheit. Erbarmungslos allem gegenüber, sogar sich selbst. Und im Bund mit dem Tod. Ein für allemal. Zum Besten der Menschheit. Das ist es, was ich gerne gesehen hätte. Jund ist ein Veteran der Bombenlegerkriege, beinahe schon vom Tod eingeholt. Zu seiner Zeit, ein großer Akteur auf Rednertribünen und geheimen Versammlungen, hat er niemals in seinem Leben persönlich auch nur den kleinen Finger gegen das Sozialgebäude erhoben. Er übernimmt die feinere Rolle eines unverschämten, giftigen Beschwörers. Und ich konnte nie mehr als 3 solcher Männer zusammenbekommen. Dahin hat es ihre schändliche Schwarzseherei gebracht, Michaelis. Ich ein Schwarzseher? Ist absurd. Ich sehe das Ende des Privateigentums kommen, aber rein logisch, unvermeidlich. Einzig durch die bloße Entfaltung der ihm innewohnenden Verderbtheit. Krieg ist das Los privaten Besitztums. Kalter Verstand ist der Grund meines Optimismus. Ja, Optimismus. Verloc selbst verhält sich wie immer abwartend. Er sitzt abseits in seiner Sofaecke. Seine Rolle in der revolutionären Politik ist die eines Beobachters. Weder in seinem eigenen Haus noch in größerem Rahmen vermag er unvermittelt die Initiative zu ergreifen. Vor dem Kaminfeuer sitzt Genosse Tom Ossipon. Spitzname der Doktor, ein ehemaliger Medizinstudent, jetzt Sonderdelegierter des Roten Komitees. Er ist Hauptautor der Z.P.-Pamphlete und zusammen mit Jund und Michaelis für die Propagandaarbeit zuständig. Dann wäre es ja sinnlos, irgendetwas zu tun. Absolut sinnlos. Das will ich nicht sagen. Eine Vorbereitung auf die Zukunft scheint notwendig, denn der große Wandel wird sich möglicherweise im Aufruhr einer Revolution vollziehen. Aber die revolutionäre Propaganda ist ein heikles Geschäft, das ein hochentwickeltes Gewissen verlangt. Alles wird durch die ökonomischen Bedingungen verändert. Kunst, Philosophie, Tugend, ja, die Wahrheit. Die belehrende Propaganda soll der Teufel holen. Was das Volk weiß, ist gleichgültig. Worauf es für uns allein ankommt, das ist der emotionale Zustand der Massen. Ohne Emotion keine Aktion. Ich spreche jetzt wissenschaftlich zu Ihnen. Verdammte Wissenschaft. Haben Sie etwas gesagt, Verloc? Nein. Es ist spät, meine Herren, wenn ich bitten darf. Verloc erhebt sich schwerfällig vom Sofa und geleitet seine Gäste hinaus. Am Küchentisch im Schein der Lampe sitzt der Junge. Was schreibst du denn noch hier? Mal, Mr. Verloc. Du solltest besser zu Bett gehen. Sein Schwager Stevie, 17-jährig und geistig zurückgeblieben, ist von Mr. Verloc ungefähr in derselben Weise aufgenommen worden, wie das Mobiliar des Hauses bei seiner Heirat übernommen wurde. Stevie empfindet Verloc gegenüber einen großen und furchtsamen Respekt. Verlocs Umgang mit ihm gleicht eher dem eines Haustieres. Die Zeichnungen. Typisch für eine solche Art von Degeneration. Meinen Sie nicht auch? Sie würden den Jungen degeneriert nennen? So könnte man es wissenschaftlich nennen. Wissen Sie, wie ich die gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen Ihrem Wesen nach nennen würde? Ich würde sie kannibalisch nennen. Das sind sie. Kannibalisch. Diese Gesellschaft stillt ihre Gier an dem zuckenden Fleisch, dem noch warmen Blut des Volkes. Fleisch. So. Blut. Und nicht anders ist es. Mit diesen Worten sinkt Stevie in eine hockende Stellung hinter der Küchentür zusammen. Na dann. Auf Wiedersehen. Verloc begleitet Genossen. Seine Gäste zur Haustür. Gute Nacht, Herren. Er schließt die Tür hinter ihnen, dreht den Schlüssel herum und schiebt den Riegel vor. Faule Bande. Mr. Verloc war nicht zufrieden mit seinen Freunden. Im Lichte von Mr. Wladimirs Bombenlegerphilosophie betrachtet, erschienen sie ihm hoffnungslos untauglich. Verloc verlässt an diesem Abend noch einmal das Haus. Seine Spaziergänge und Besuche sind ein wesentlicher Bestandteil seiner Betätigung außer Hause, die seine Frau nie ergründet hatte. Er führte einen Schwarm finsterer Gedanken durch dunkle Gassen in zwei protzige Bars hinein und wieder hinaus, wie in der halbherzigen Absicht, sich dort die Nacht um die Ohren zu schlagen. Doch schließlich kehrte er wieder zurück in sein bedrohtes Heim. Seine Frau Winnie ist schon zu Bett gegangen. Du warst noch mal aus? Ja. Winnie Verloc ist der Überzeugung, den Dingen nicht zu sehr auf den Grund gehen zu dürfen. Sie empfindet das Heikle der Sachlage, aber sie begegnet ihr mit der gleichen undurchdringlichen Ruhe, welche die Kundschaft des Ladens oft beeindruckt, ja, sogar in Staunen versetzt. Ich fühle mich nicht wohl. Schwindelig? Ja, gar nicht wohl. Ich hol dir etwas. Winnie Verloc ist eine praktisch veranlagte Frau. Ihr Entschluss, Verloc zu heiraten, hatte sie seinerzeit einige Überwindung gekostet. Er war vornehmlich von der Überlegung geprägt, ihren Bruder in Sicherheit zu wissen. Verloc zieht die Jalousie hoch und lehnt seine Stirn gegen die Fensterscheibe. Er empfand das versteckt Feindliche all dessen, was da draußen war, mit einer Wucht, die körperlichem Schmerz nahe kam. Niemand erfährt in seinem Beruf so absolute Ausgesetztheit wie ein Geheimagent der Polizei. Die Aussicht war so schwarz wie die Fensterscheibe, gegen die er seine Stirn lehnte. Verloc lässt die Jalousie herabfallen, als seine Frau ins Zimmer tritt. Trink das. Du holst dir noch eine Erkältung, wenn du so herumstehst. Er zieht sich gehorsam aus und steigt auf seiner Seite ins Bett. Seine dicken Arme blieben verloren auf der Decke liegen, wie fallengelassene Waffen, wie fortgeworfenes Werkzeug. Sehr magere Einnahmen heute. Hast du unten das Gas ausgedreht? Ja. Der arme Junge war in einem sehr aufgeregten Zustand heute Abend. Ich habe ihm gesagt, er soll ins Bett gehen. Aber er hörte nicht. Das ist nur, weil er so aufgeregt war. Es gibt keinen jungen Mann in ganz London, der folgsamer und anstelliger ist als Stevie. Keinen. Solange die Menschen nicht seinen armen Kopf durcheinander bringen. Diese faule Bande. Revolutionäre, lächerlich. Der Junge hört zu viel von dem, was hier gesprochen wird. Er war wie von Sinn, weil er etwas aufgeschnappt hat über Leute, die Menschenfleisch essen und Blut trinken. Redet man so daher? Frag nur Karl Jund. Ich dachte schon, dass ich ihn heute gar nicht mehr loswerde. Dieser widerliche alte Mann. Ich werde mich hüten. Was hier gesprochen wird, ist nichts für seine Ohren. Er kann nichts dafür, dass er so leicht erregbar ist. Und immer nimmt er die Zeitungen aus dem Schaufenster, um sie zu lesen. Wenn er über ihnen brütet, bekommt er einen ganz roten Kopf. Und jede Woche bringt Mr. Ossipon noch einen Stoß von diesen ZP-Traktaten und... Die Bezugnahme ihrer Rede auf den Anarchisten Ossipon war begleitet von einem kurzen Zögern und der Spur eines Errötens. Und kein Mensch kauft diese Zeitungen. Ossipon. Der muss sich keine Sorgen machen, solange es junge Mädchen gibt, die dicke Sparbücher haben. Dafür ist Mr. Michaelis ein netter Mann. Ich werde viel unterwegs sein in nächster Zeit. Ich wünschte, du könntest den Jungen manchmal mitnehmen, wenn du ausgehst. Er langweilt sich doch hier im Haus. Wenn er mich unterwegs aus den Augen verliert, weiß er vielleicht nicht mehr, wo er hingehört. Das wird er nicht tun. Der Junge betet dich an. Mr. Verloc schickte sich in das zunächst überraschend Neue dieser Idee. Vielleicht war sein Schwager gar nicht so schwachsinnig, wie er aussah. Das war ein träger, flüchtiger Gedanke, ohne jene Macht und Festigkeit, die bisweilen einen Gedanken befähigen, die Welt zu verändern. Vielleicht wäre es besser, wenn wir Stevie für eine Weile aufs Land schicken würden. Aber ich fürchte, du kannst nicht ohne ihn auskommen. Nicht ohne ihn auskommen, wo es doch zu seinem Besten wäre. Welch ein Gedanke. Aber wohin soll er gehen? Zu Michaelis. Er wird nichts dagegen haben, Stevie ein Zimmer zum Schlafen abzutreten. Es kommt sonst kein Besucher dorthin. Mr. Michaelis ist immer sehr nett und freundlich zu ihm. Er scheint den Jungen zu mögen. Ja. Ich werde ihn selber aufs Land bringen und sicher bei Michaelis absetzen. Danach reise ich ab nach dem Kontinent. Verloc unternimmt regelmäßig Reisen auf den Kontinent, um seine Vorräte in Paris und Brüssel zu ergänzen. Ich werde eine Woche fort sein oder vielleicht auch 14 Tage. Verloc ist nicht aus kommerziellen Motiven Geschäftsmann geworden. Bei der Wahl dieser besonderen Branche hat er sich durch seinen instinktiven Hang zu zweifelhaften Transaktionen leiten lassen, bei denen mühelos Geld zu machen ist. Zudem führt ihn dieser Geschäftszweig nicht aus seiner eigenen Sphäre heraus. Eine Sphäre, die von der Polizei überwacht wird. Da er auch geheime Beziehungen zur Polizei unterhält, ist er mit ihr vertraut, ohne sich weit um sie bekümmern zu müssen. Am nächsten Tag verlässt Verloc morgens mit seinem Schwager das Haus. Wenn du ihn verlieren solltest, mach dir keine Gedanken. Ihm wird schon nichts zustoßen. Dafür habe ich gesorgt. Hallo, Stevie. Hier lang. Ja, Mr. Verloc. Sie blickt den beiden nach, wie sie die Straße hinabgehen. Verloc, groß und vierschrötig. Der Junge, mager und klein. Der Stoff der Mäntel ist der gleiche. Ihre Hüte sind beide schwarz und rund. Stevie war stolz, achtsam und konzentriert wie ein kleines Kind, dem man zum ersten Mal eine Schachtel Streichhölzer in die Hand gibt und erlaubt, eines davon anzuzünden. Sie könnten Vater und Sohn sein. 14 Tage später kehrt Verloc vom Kontinent zurück. Im dicht gewebten Stoff der Beziehungen zwischen Verschwörer und Polizei können unerwartete Unterbrechungen in der Kontinuität auftreten. Ein bestimmter Anarchist mag Zoll für Zoll und Minute für Minute überwacht werden. Und doch kommt immer ein Augenblick, da man ihn irgendwie aus den Augen verliert. Ein paar Stunden, während denen dann jeweils etwas mehr oder weniger Schreckliches, gewöhnlich eine Explosion, passiert. Genosse Ossipon betritt gegen 15 Uhr die Kellerschenke in der Sloane Street. Er sieht sich kurz um und setzt sich zu einem alten Mann mit Nickelbrille. Dann legt er eine Zeitung auf den Tisch. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn Sie nicht der Mann wären, der die Hintergründe dieser verdammten Geschichte kennt. So? Der schäbig gekleidete Mann trinkt gelassen sein Bier. Er wartet ab mit betonter Gleichgültigkeit und bekundet keinerlei Neugierde. Sie waren sicher viel unterwegs heute. Nein. Ich blieb den ganzen Vormittag im Bett. Weshalb fragen Sie? Die klägliche Minderwertigkeit seiner physischen Erscheinung hat etwas Aberwitziges durch das selbstgefällige Gebaren dieses Individuums. Seine Rede ist stets knapp. Er hat vielmehr eine beeindruckende Art zu schweigen. Ich hätte nie gedacht, Sie hier zu treffen. Ich komme bisweilen hierher. Seine Herkunft liegt im Dunkeln und er ist allgemein nur bekannt unter seinem Spitznamen Professor. Und Sie sitzen schon lange hier? Eine gute Stunde. Sein Anspruch auf diesen Titel beruht darauf, dass er einmal Chemie-Demonstrationsgehilfe an einem technischen Institut gewesen war. Dort fühlte er sich von allen Seiten ungerecht behandelt. Die Kämpfe, die er ausgefochten hatte, um auf der Sprossenleiter der Gesellschaft emporzusteigen, haben ihn mit einer erhabenen Meinung von seinem eigenen Wert erfüllt. Liefern Sie eigentlich Ihr Material an jeden, der sich einfallen lässt, Sie darum zu bitten? Mein unverbrüchlicher Grundsatz ist, niemals irgendjemandem etwas zu verweigern, solange ich auch nur ein Quäntchen davon bei mir habe. Aus Prinzip? Aus Prinzip. Heißt das, Sie würden es auch so einem Spitzel aushändigen, wenn er käme und Sie nach Ihrem Zeug fragte? Ich glaube nicht, dass jemand erpicht darauf wäre, eine Verhaftung vorzunehmen. Warum? Weil Sie sehr wohl wissen, dass ich Sorge trage, mich niemals von der letzten Handvoll meines Stoffs zu trennen. Die habe ich immer bei mir. Er berührt leicht die Brusttasche seines Rocks. In einer Flasche aus dickem Glas. Das hat man mir gesagt, aber ich habe nicht gewusst... Sie wissen es. Man wird mich nie verhaften. Das Spiel wäre zu gewagt für jeden Ihrer Polizeibeamten. Wenn ich gehe, umschließt meine Hand immer einen Gummiball, den ich in meiner Hosentasche trage. Das Zusammenpressen dieses Balls löst einen Zünder in der Flasche aus, die sich in meiner Brusttasche befindet. Mit einer raschen Geste lässt er einen Gummischlauch sehen, der aus der Armhöhle seiner Weste steigt. Niemand in diesem Raum könnte hoffen, lebend davon zu kommen. Einen Augenblick lang stellte Ossipon sich vor, der hell erleuchtete Raum habe sich in ein grässliches schwarzes Loch verwandelt, dem scheußliche Dämpfe entstiegen und das von widerlichem Abfall von Backsteintrümmern und zerfetzten Leibern angefüllt war. Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, deren Charakter so fest ist wie der meine. Ich habe die Mittel, mich als tödlich zu erweisen. Doch ausschlaggebend ist der Glaube dieser Leute an meine Entschlossenheit. Er ist absolut. Darum bin ich tödlich. Auch unter denen gibt es charakterfeste Leute. Möglich. Aber sie sind gebunden an alle möglichen Konventionen. Sie verlassen sich auf das Leben, während ich mich auf den Tod verlasse, der keine Hemmungen kennt und nicht angreifbar ist. In Greenwich Park ist heute Morgen ein Mann in die Luft geflogen. Man ruft diese Neuigkeit seit 2 Uhr in den Straßen aus. Er zeigt auf die Zeitung zwischen ihnen. Hier, Bombe in Greenwich Park. Weiter keine Schäden. Druckwelle der Explosion bis Romney Road und Park Place zu spüren. Riesiger Krater im Boden unter einem Baum, angefüllt mit zerfetztem Wurzelwerk und geknickten Ästen. Ringsum Überreste eines menschlichen Körpers, der von der Explosion in Stücke gerissen worden ist. Ohne Zweifel der niederträchtige Versuch, das Observatorium in die Luft zu sprengen, heißt es. Hätten Sie so etwas erwartet? Ich hatte nicht die leiseste Idee, aber ich bin überzeugt, dass Sie unlängst einiges von Ihrem Zeugs abgegeben haben. So ist es, ja. Ich würde das Zeug mit vollen Händen austeilen an jeden Mann, jede Frau, jeden Narren, der daherkommt. Ich weiß, was Sie denken, aber ich richte mich nicht nach dem Roten Komitee. Der Vorfall kann unsere Position in diesem Land sehr nachteilig beeinflussen. Ich würde mich nicht im geringsten darum scheren, wenn ihr allesamt aus dem Land getrieben würdet oder eingelocht oder, wenn schon, geköpft. Was uns als Individuen zustößt, ist von gar keinem Belang. Wenn die Polizei hier ihr Handwerk besser verstünde, würde sie sie mit ihren Revolvern wie ein Sieb durchlöchern oder mit Sandsäcken totschlagen, und zwar von hinten, am helllichten Tag. Ja, aber dann müssten sie gegen ihre eigenen Institutionen angehen, verstehen Sie? Und dazu gehört Mut. Mut von einer besonderen Art. Ich möchte meinen, etwas genau in dieser Art würde Ihnen zustoßen, wenn Sie Ihr Laboratorium drüben in den Staaten betrieben. Die stehen mit ihren Institutionen nicht so auf förmlichem Fuß. Amerika ist schon das Richtige. Gefährlich dagegen ist dieses Land hier mit seinem idealistischen Begriff von Legalität. Der soziale Geist dieses Volkes ist eingewickelt in zimperliche Vorurteile. Und das ist fatal für unsere Arbeit. Not tut stattdessen das reiner Tisch gemacht, das unmissverständlich zu einem neuen Konzept des Lebens aufgebrochen wird. Darum tue ich mein Bestes, um eine wirklich verlässliche Sprengkapsel zustande zu bringen. Könnten Sie nicht die Person beschreiben, der Sie Ihr Pulver abgegeben haben? Der Professor richtet seine Brillengläser wie ein paar Scheinwerfer auf Ossipon. Ich will Sie mit einem Wort beschreiben. Verloc. Verloc? Unmöglich. Ja, Verloc war ein prominentes Mitglied der Gruppe, soweit ich unterrichtet bin. Prominent? Nein, nicht unbedingt. Eher nützlich als wichtig. Wirkliches Talent besaß er nur darin, dass es ihm gelang, irgendwie der Aufmerksamkeit der Polizei zu entgehen. Wissen Sie, er war richtiggehend verheiratet. Ich möchte wissen, was die Frau jetzt anfängt. Hat er Ihnen denn etwas gesagt, was er beabsichtigte? Ich habe ihn seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Er erklärte mir, es gehe um eine Aktion gegen ein Gebäude. Ich musste das wissen, um das Wurfgeschoss entsprechend auszustatten. Da er etwas wollte, das man offen in der Hand tragen konnte, machte ich den Vorschlag, einen alten Kopallackkanister zu verwenden, der bei mir herumstand. Was meinen Sie, ist geschehen? Entweder hat er die Zeit verpasst oder das Ding einfach fallen lassen. Das System hat perfekt funktioniert. Doch es gibt eben mehr Narren, als man einkalkulieren kann. Man kann von einer Sprengkapsel nicht erwarten, dass sie absolut narrensicher ist. Er winkt dem Kellner und zahlt. Die Sache ist für mich höchst unangenehm. Der revolutionären Kampfgruppe bleibt nichts anderes übrig, als jede Verbindung zu jenem Schwachkopf abzustreiten. Aber wie das überzeugend zu bewerkstelligen ist? Bitten Sie doch die Polizei um ein Führungszeugnis. Die wissen bestimmt, wo jeder von Ihnen in der letzten Nacht geschlafen hat. Oder halten Sie sich an die Frau, wenn schon. Der Professor steht vom Tisch auf und geht mit kraftlosem Schritt hinaus. Er war enttäuscht, aber er ließ sich dadurch nicht erschüttern. Verloren in der Menschenmenge bedachte er zuversichtlich seine Machtfülle, indem er mit der Hand in seiner Hosentasche den Gummiball umfasst hielt, das erhabene Unterpfand seiner finsteren Freiheit. Inspektor Heath vom Sonderdezernat der Kriminalpolizei erhält kurz vor 11 Uhr die erste Meldung von einem Attentatsversuch in Greenwich. Heath ist ein loyaler Staatsdiener. Er hält sich selbst für einen großen Experten des Dezernats, ist aber in Wahrheit nicht wahrhaft klug. Heath bricht sogleich auf, um mit den Nachforschungen im Park zu beginnen. Danach geht er hinüber zum Spital. Ein uniformierter Konstabler des Reviers führt ihn in die Leichenhalle. Das ist alles von ihm. Jedes Stückchen. Das war eine Heidenarbeit. Auf der Tischplatte ist ein Wachstuch ausgebreitet, über einem Hügel angesenkter, blutverschmierter Fetzen. Ich war nach der Explosion als Erster zur Stelle. Die Druckwelle hat mich von oben bis unten geschüttelt. Der Inspektor durchforscht die Einzelheiten dieses Haufens vermischter Dinge. Sie nahmen also eine Schaufel zur Hilfe? Ich war dazu gezwungen. Ich schickte einen Parkwächter, um einen Spaten zu holen. Heath räuspert sich und tritt etwas zurück. Die fürchterliche Wucht der Zerstörung berührte ihn mit einem Gefühl unbarmherziger Grausamkeit. Obschon sein Verstand ihm sagte, dass alles mit der Geschwindigkeit eines Blitzes geschehen sein musste. Die alte Frau, die mit dem Wachtmeister gesprochen hatte, bemerkte einen blondhaarigen Burschen, der aus der Macehill Station kam. Und der da ist ein blondhaariger Bursche gewesen. Ihr fielen 2 Männer auf, die aus dem Bahnhof kamen, nachdem der Zug Richtung London weitergefahren war. Der eine sei ein blondes, schmächtiges Kerlchen gewesen. Und er habe einen blechernen Kanister getragen. Der Inspektor hätte gerne vor der Öffentlichkeit die Tüchtigkeit seiner Leute dadurch bewiesen, dass es ihm gelang, die Identität dieses Mannes festzustellen. Kennen Sie die Frau? Ja, sie ist die Haushälterin eines Gastwirts. Sehen Sie sich den Fuß dort an. Ich las zunächst die Beine auf. Erst das eine, dann das andere. Oh. Er war derart verstreut, dass man gar nicht wusste, wo anfangen. Ein selbstzufriedenes Lächeln verleiht dem runden Gesicht des Konstablers einen kindlichen Zug. Er ist gestolpert. Bin selber auch gestolpert und kopfüber hingefallen, als ich hinrannte. Und dieses Ding da, das er bei sich trug, muss gerade unter seiner Brust losgegangen sein, nehme ich an. Pete hebt einen wenig beschmutzten Fetzen auf. Es ist ein schmaler Streifen Sand, an dem ein größeres, dreieckiges Stück dunkelblauen Tuchs hängt. Ich glaube nicht, dass ich irgendein Stückchen übersehen habe. Und wäre es auch nicht größer als eine Briefmarke gewesen? Pete tritt ans Fenster. Hier untersucht er eingehend das dreieckige Stück Stoff. Dann stopft er es in seine Tasche und wendet sich wieder dem Konstabler zu. Zudenken. Es war, als hätte das Schicksal ihm einen Schlüssel zur Lösung des Rätsels zugespielt. Dennoch betrachtete er es nun gar nicht mehr als so wünschenswert, in aller Öffentlichkeit die Identität des Mannes kundzutun, der sich in die Luft gesprengt hatte. Mit dem Zug fährt Heath in die Stadt zurück. Er sitzt allein in einem Abteil dritter Klasse. Eine Behörde weiß nie so viel wie einige ihrer Angestellten. Da sie ein unbefangener Organismus ist, kann sie nie vollkommen informiert sein. Wüsste sie allzu viel, würde das ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Inspektor Heath steigt aus dem Zug und begibt sich ins Präsidium. Hier wird er sogleich beim Kriminalhauptkommissar vorgelassen. Ich weiß die vorzügliche Überwachung der Londoner Anarchisten durch ihre Leute durchaus zu schätzen. Danke, Sir. Allerdings läuft es im Urteil der öffentlichen Meinung oft nicht mehr hinaus als ein Eingeständnis der Unwissenheit. Kaum eine Woche zuvor hatte Heath an höchster Stelle versichert, dass nicht mit dem Ausbruch anarchistischer Aktivitäten zu rechnen sei, ohne dass das Dezernat binnen 24 Stunden zuvor unterrichtet sei. Es sei denn, Sie hätten etwas Brauchbares aus Greenwich mitgebracht. Das habe ich durchaus, Sir. Der Inspektor beginnt klar und sachlich mit dem Bericht über seine Nachforschungen. Heath denkt nur sehr wenig an Anarchismus. Er misst ihm keine übertriebene Bedeutung bei und scheint ihn kaum ernst zu nehmen. Anarchismus hat für ihn mehr den Charakter unordentlichen Verhaltens. Sie meinen also, es seien zwei Männer gewesen? Sehr wahrscheinlich. Nur einer der beiden ist umgekommen. Der andere konnte sich eilig aus dem Park entfernen, als sich sein Genosse so gründlich den Garaus machte. Ja, ja. Der Kriminalhauptkommissar beobachtet eine Weile die Miene seines Inspektors. Dann steht er auf, reckt sich und geht zum Fenster. Der Kriminalhauptkommissar gibt sich nicht leicht Illusionen hin. Er weiß, dass eine Behörde auf Gedeih und Verderb ihren untergeordneten Beamten ausgeliefert ist. Seine eigentlichen Fähigkeiten verbinden sich mit einem Hang zum Abenteuerlichen. Er ist der geborene Detektiv. An den Scheiben fließt das Wasser herab. Der Kriminalhauptkommissar blickt hinunter auf die Straße. Entsetzlich. Entsetzlich. Das haben wir nun schon seit 10 Tagen. Nein, seit 14 Tagen. Sie haben Anordnung gegeben, dass nach jenem anderen Mann gefahndet wird? Selbstverständlich. Auch die Station Maysill wurde gesperrt. Von dort sind Sie gekommen, Sir. Der Beamte, der die Fahrkarten in Maysill entgegennahm, erinnert sich, dass 2 Kerle, auf die die Beschreibung zutraf, durch die Sperre gingen. 2 ausländische Anarchisten sollten ausgerechnet von diesem Ort kommen? Das ist doch recht unwahrscheinlich. Ja, Sir. Aber es wäre noch unwahrscheinlicher, wenn nicht dieser Michaelis sich gegenwärtig in einem Landhaus dort in der Nähe aufhielte. So. Sie bringen Michaelis mit dem Anschlag in Verbindung? Beim Klang dieses Namens, der da unerwartet in dieser misslichen Geschichte fiel, überkam den Kriminalhauptkommissar ein Unbehagen angesichts des möglichen Unheils, das Michaelis nun einholen könnte. Meinten Sie nicht kürzlich noch, dass unsere Anarchisten nichts damit zu tun hätten? Das heißt aber nicht, dass wir nicht jemand von ihnen verhaften können. Sie müssten einen schlüssigen Beweis haben. Michaelis hat in der Stadt eine einflussreiche Gönnerin. In ihrem Salon treffen königliche Hoheiten, Künstler, Staatsmänner und Scharlatane aufeinander. Auch die Frau des Kriminalhauptkommissars und er selbst nehmen an den Abenden der Gräfin teil. Diese Verbindung erleichtert ihm sein Eheleben beträchtlich, denn der Einfluss der Gräfin auf seine Frau ist vorzüglich. Es wird nicht schwer sein, hinreichende Beweise gegen ihn beizubringen. Verlassen Sie sich auf mich, Sir. Inspektor Heath versteht sich als ein Lieferant der Strafanstalten. Einkerkerung ist seiner Meinung nach für jeden erklärten Feind des Gesetzes das angemessene Schicksal. Eine Verhaftung Michaelis, so die Mutmaßung des Kriminalhauptkommissars, würde die Verbindung zu der vornehmen Dame gefährlich stören, wenn nicht sogar ganz enden lassen. Wenn das wirklich die Spur ist, auf die Sie stießen, warum sind Sie ihr nicht zugleich nachgegangen? Sie meinen, Sir, ich hätte es an der Erfüllung meiner Pflichten fehlen lassen. Das ist eine höchst unpassende Bemerkung. Kein Zweifel, dass Sie Ihr Handwerk verstehen, nicht der geringste. Und genau das ist der Grund. Also, meinen Sie, jener Michaelis habe irgendwie teilgehabt an der Vorbereitung des Sprengsatzes? Michaelis wusste viel weniger als gewisse andere Individuen, an denen er in diesem Zusammenhang dachte. Darüber hatte Heath keinen Zweifel. Aber deren Festnahme würde sich ungemein komplizierter gestalten, aufgrund der Regeln, die bei diesem Spiel zu beachten waren. Nein, das wohl nicht. Aber er hat Umgang mit Leuten, die als gefährlich eingestuft werden. Es liegt auf der Hand, dass er mit der Sache in irgendeinem Zusammenhang steht. Und Sie meinen wirklich, dass Nachforschungen in dieser Richtung geführt werden sollten? Ja, Sir. Völlig überzeugt? Das bin ich, Sir. Wenn es allerdings einen Grund dafür gibt, dass gegen den Sträfling Michaelis nicht ermittelt werden soll... Keinerlei Grund, von dem ich wüsste. Hören Sie, Inspektor, diese Haarspaltereien mir gegenüber sind doch von Ihrer Seite höchst unpassend. Ist die Gönnerin von Michaelis nicht eine gute Freundin Ihrer Frau, Sir? Höchst unpassend. Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, dass die Unterhaltung hier ganz undienstlich ist. Ja, Sir. Lassen Sie uns nun zu dem kommen, was Sie an Ort und Stelle entdeckt haben, Inspektor. Den Kriminalhauptkommissar war es durch seine Stellung verwehrt, sich persönlich auf die Suche nach den Geheimnissen zu machen, die in der Brust von Bösewichtern verschlossen lagen. Daher wendete er seine beachtliche Begabung, Belastendes aufzuspüren, auf seine Untergebenen an. Ich habe von dort eine Adresse mitgebracht. Das hier gehörte zu dem Mantel, den der Bursche, der in die Luft flog, getragen hat. Inspektor tritt an den Tisch und streicht den Stofffetzen, den aus seiner Jacke zieht, glatt. Ich nahm es mit, ohne dass jemand es bemerkte. Ich dachte, es sei besser so. Es kann ja, falls erforderlich, jederzeit vorgelegt werden. Der Kriminalhauptkommissar zieht das Stück Stoff zu sich herüber. Nummer 32 Brad Street steht mit Wäschetinte geschrieben. Kaum größer als ein gewöhnliches Zigarettenpapier. Was ist Brad Street 32? Das ist ein Laden, Sir. Was für ein Laden? Ein Laden, wie man ihn in Soho erwartet, Sir. Und wem gehört das Geschäft? Einem Mann, den ich mir hin und wieder zunutze machen kann. So? Aha. Wie heißt er? Verloc. Er ist Agent einer ausländischen Botschaft. Natürlich hat das Dezernat keine Aufzeichnung über diesen Mann. Hatte einer meiner Vorgänger eine Ahnung von dem, was Sie mir da erzählen? Nein, Sir, natürlich nicht. Und Sie halten diese Art privaten Wissens für vereinbar mit der amtlichen Position, die Sie bekleiden? Vollkommen, Sir. Ich halte Sie für durchaus schicklich. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen zu sagen, dass diese Art von Wissen mich zu dem macht, was ich bin. Und ich bin als ein Mann bekannt, der sich auf sein Handwerk versteht. Die Sache ist eine Privatangelegenheit, sozusagen. Wie muss ich mir Ihren Kontakt mit dem Spion vorstellen? Ich erlaubte mir, ihm zu versprechen, er werde, sofern er sich nicht eines offenkundigen Frevels schuldig mache, von der Polizei unbehelligt bleiben. Das bedeutete ihm einiges. Denn ein Wort von uns an die Zollbehörde hätte genügt, dass so manche dieser Pakete, die er aus Paris und Brüssel geschickt bekommt, in Dover geöffnet worden wären. Was gewiss eine Konfiskation nach sich gezogen hätte und vielleicht am Ende gar eine strafrechtliche Verfolgung. Was bekommen Sie als Gegenleistung für Ihre Protektion? Er kommt häufig mit den Anarchisten zusammen und hält später die Verbindung zu ihnen aufrecht. Er scheint zu dieser Art Tätigkeit abkommandiert zu sein. Jedes Mal, wenn ich Grund hatte anzunehmen, es sei etwas im Gange, habe ich die Erfahrung gemacht, dass er mir etwas Wissenswertes sagen konnte. Dieses Mal hat er Sie im Stich gelassen. Ich hatte ja auch nicht auf anderem Wege schon davon Wind bekommen. Ich habe ihn nicht befragt, also konnte er mir auch nichts sagen. Er ist schließlich keiner unserer Leute. Es ist nicht so, als stände er in unserem Dienst. Stimmt. Er ist ein Spion im Dienst einer ausländischen Regierung. Wir können ihn nie ins Feld führen. Ich muss meine Arbeit auf meine Weise tun. Es gibt Dinge, die nicht für jedermanns Ohr geeignet sind. Ihre Vorstellung von Geheimhaltung scheint darin zu bestehen, den Leiter Ihres Dezernats im Dunkeln zu lassen. Ob Sie da nicht ein bisschen zu weit gehen? Er wohnt über seinem Laden? Wer? Ja? Verloc. Wie? Oh ja. Aha. Er wohnt über seinem Laden mit seiner Frau und ihrem Bruder. Wird das Haus überwacht? Du liebe Zeit. Nein, das ginge nicht an. Gewisse Leute, die dorthin kommen, werden überwacht. Meiner Meinung nach weiß er nichts von dieser Geschichte. Und wie erklären Sie sich das? Ich erkläre es mir gar nicht, Sir. Es ist einfach unerklärlich. Jedenfalls im Augenblick. Und wie steht es mit jenem anderen Mann, von dem angenommen wird, er sei aus dem Park entkommen? Ich denke, der ist unterdessen über alle Berge. Der Kriminalhauptkommissar sieht ihn scharf an. Kommen Sie einfach morgen früh wieder, um mir zu berichten. Ja, Sir. Was immer die Pläne des Kriminalhauptkommissars sein mochten, sie hat nichts zu tun mit dieser Schreibtischarbeit, die wie ein Pesthauch sein Leben zerfraß, durch das Beengende, das ihr anhaftete, und durch ihre offenkundige Wirklichkeitsferne. Der Geheimagent von Joseph Conrad, aus dem Englischen von Fritz Lorch. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Bearbeitung Steffen Moratz. Erster Teil. Es sprachen Verloc, Felix Förtler. Winnie, Kathleen Gavlich. Kriminalhauptkommissar, Arndt Klavitter. Kriminalinspektor Heath, Glenn Goltz. Tom Ossipon, Markus Meyer. Professor, Wolf-Dietrich Sprenger. Den Spion sprach Robert Dölle. Und als Erzähler Peter Fricke. In weiteren Rollen Ralf Drechsler, Peter Gröger, Andreas Grotger, Thomas Lang, Patrick Mölleken und Walter Renneisen. Musik Julia Klompfers. Technische Realisation Werner Jäger und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Roman Podeschwa. Regie Martin Zöker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Isabel Platthaus.